Das Manöver hat aber noch einen köstlichen Vorteil. Würde ich, erfahrend, dass man bei dem Versuche, mich anzurufen, den erwähnten Bescheid bekommen habe, im ersten Aufwallen der Entrüstung vergessen, dass sich dieser Bescheid ja auf die alte Nummer bezieht und meine Empörung darüber öffentlich ausdrücken, dass derartige Schwindelbescheide mir zu Ehren erteilt werden, so wäre ich der blamierte Europäer. Ja, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass Zion mit Spannung und Sehnsucht den Augenblick erwartet, wo ich endlich einmal bei dem Versuche, mich aus dem umschließenden Netze zu befreien, einen Fehler begehe und etwas Unbegründetes behaupte. Denn dann würde Zions Allgegenwart schon dafür Sorge tragen, dass ganz Wien von meinem nun beweisbaren Verfolgungswahn widerhallt und alles, was ich bisher Unwiderlegliches und zwingend Wahres zur Entlarvung der geheimen Ziele und Pläne Zions beigestellt habe, wäre durch einen noch so winzigen Fehler meinerseits null und nichtig geworden. Und so wäre es dann auch ganz gut möglich, dass auch der Namensvetter Freimaurer mir nur zur Entlarvung preisgegeben wurde, damit ich diese falsche Fährte verfolgte. Diese teuflische Schlauheit Zions in allen psychagogischen Künsten kann man einem gefährlichen Gegner gegenüber nicht hoch genug anschlagen. Und gelänge es ein einziges Mal, die Bevölkerung gegen meine verwarnende Stimme misstrauisch zu machen, dann könnte man nachher umso schonungsloser an meiner Vernichtung arbeiten, da ja das allerwichtigste Moment zu jeder geistigen Wirkung, der Glaube, mir ein für allemal entzogen wäre. Darauf rechnet Zion, und hier muss es auch die Aufgabe meiner Mitbürger sein, durch ihr tatkräftiges Vertrauen mir den schweren Kampf zu erleichtern. Denn mein Fall ist ja nur einer unter vielen. Heute schon weiß die Frontkämpfervereinigung, dass es ihr dank gestohlener Einladungen überhaupt nicht mehr gelingt, eine Vollversammlung einzuberufen. Und bald werden es hoffentlich alle Zion missliebigen Körperschaften sowie politisch gefährliche Persönlichkeiten einsehen lernen, dass sie von Zion umlauert sind und die sie mit der Welt verbindenden Fäden nach Tunlichkeit von dessen aller Weltspionen abgeschnitten werden. Man sieht, keiner ist wie Zion so sehr Meister in der großen und weisen Kunst, die in dem Satze »kleine Ursachen, große Wirkungen« umschrieben ist. Zion weiß sehr genau, wie sich das Leben eines geistig und politisch wirkenden Menschen abspielt. Gelingt es nachhaltig, jenen durch derartige Post- und Telefonmanöver aus dem öffentlichen Leben auszuschalten, so lassen sich auch seine Wirkungen geradezu auf Null reduzieren. Und da, wie gesagt, Zion in der Ahnungslosigkeit und Rechtschaffenheit unserer Beamten solchen Manövern gegenüber die beste Mithilfe in diesem sonderbaren Vernichtungskampf ersteht, so triumphiert Zion wieder einmal über einen wehrlos geknebelten Gegner und lacht sich ob dessen verzweifelt vergeblichen Anrennen wieder die unsichtbaren Käfigstäbe seines Kerkers ins Fäustchen. Da kann nur ein Mittel helfen, die Flucht in die Öffentlichkeit, die hiermit ergriffen sei. Da nun aber dieser Fall, wie gesagt, nicht der einzige ist, so wäre es hoch an der Zeit, hier durch gründliche Kontrolle im Post- und Telefonverkehre den schamlosen Schwindel zu entlarven. Jedenfalls aber ist das sicherste Mittel, diesen Netze zu entgehen, der persönliche Besuch und das persönlich überbrachte Schreiben. Auch dies ist allerdings Unbekannten, die sich mit mir in Verbindung setzen möchten, schwer gemacht worden, denn in Lehmanns Adressenbuch stehe ich nicht vermerkt, obgleich ich seit mehr als 10 Jahren in demselben Hause meine eigene Wohnung besitze. Erkläre sich diesen Zufall, wer mag und will, auf harmlose Weise. Deutsch-arische Bevölkerung, erwache endlich aus Schlaf und Hypnose, ehe der Übergang aus diesem halbtoten Zustande zu gänzlicher Ertötung und Vernichtung den Weisen von Zion gelungen ist. Arthur Trebitsch, Wien 4, Wohllebengasse 9, Telefonnummer 53388, Deutsches Volksblatt Wien, 5. April 1921. Kaiser Karl in Ungarn. Es ist erschütternd zu beobachten, wie unentwegt der Deutsche sich durch politische Manöver, durch die von Zion ausgehenden Zeitungsberichte über die augenblicklichen Lagen so lange und immer wieder foppen lässt, bis langsam und allmählich der von den geheimen Weltmächten ausgedachte Vorstoß so weit gediehen ist, dass es zu der nötigen Abwehr für alle Zeiten zu spät geworden ist. Die Leichtgläubigkeit und Leichtfertigkeit, mit der die guten Deutschen die Reise Kaiser Karls von Ungarn, seine Unterredung mit dem Grafen Teleki und Reichsverweser Horthy, seinen Aufenthalt bei einem Halbjuden, dem Bischof Grafen Mikesch, als ein voreiliges und wenig folgenschweres Privatunternehmen Karls hinnehmen, könnte einen geradezu zur Verzweiflung bringen. Immer noch sehen sie nicht, wie sie durch die von Zion geleiteten Pressenachrichten von der Agenz Havas politische Veränderungen nur eingegeben erhalten, wie ein in Süßigkeiten eingekapseltes Gift, das ein törichter Knabe im Vertrauen auf den süßen und harmlosen Geschmack freudig hinunterschluckt, worauf die Wirkung erst in dem Augenblicke eintritt, wo keine Macht der Welt das unglückselige Kind mehr zu retten vermöchte. Schon im Juli 1920 wussten wir auszusprechen, dass Zion für seinen Aufstieg zur Weltmacht sich des Bolschewismus oder aber der Wiederkunft Kaiser Karls bedienen werde, welcher letzterer durch Lord Balfour, ein Hochgrad Freimaurer 33. Grades, mit dem jüdischen Weltkapital längst in sichere Verbindung gebracht worden ist. Wer diesen Zusammenhang mit Zion bezweifelt, der versetze sich doch in die Lage eines entthronten Monarchen, der sich doch aller und jeder Mittel bedienen wird, wenn es gilt, seine Herrschaft wieder zu erlangen. Und glaubt man ernstlich, dass Zion die Gelegenheit vorübergehen lassen wird, sich dieses durch keine ausgesprochene nationale oder Geistesrichtung geleiteten Mannes als gefügigstes Werkzeug zu bedienen,